die Fragen, die mich quälen. Bekomm ich keine Antwort? Kann ich noch auf dich zählen? Oder gehst du wieder fort? Ganz in Gedanken und allein singe ich so vor mich hin. Wann wirst du wieder bei mir sein? Und wann ich wieder bei dir bin? Da da da da da. So viele Fragen, die mich quälen. Und wieder muss ich mich entscheiden. Doch welchen Weg soll ich denn wählen? Kannst du den richtigen mir zeigen? Die Fragen, die mich quälen, bekomm ich keine Antwort. Kann ich noch auf dich zählen? Oder gehst du wieder fort? Bitte geh nicht wieder.